Auf Brüder, hebt zum Schwur die Hand, wir schwören uns aufs Neue. Wir halten unserem Vaterland und dem deutschen Volk die Treue. Mag kommen, was da kommen mag, wir stehen fest zusammen und schüren bis zum letzten Tag in uns der Treue Flammen. Der treue Flammen. Heil dir, mein Vaterland, Herr Deutschland, oh, wir leben durch Kampf und Sieg, wir halten durch, kein Teufel soll uns wehren. Heil dir, mein Vaterland, Herr Deutschland, oh, wir leben durch Kampf und Sieg, wir halten durch, kein Teufel soll uns wehren. Niemals wehren. Ein Volk, ein Reich, in Glück und Not, so wollen wir es halten. Getreu der Flagge, schwarz, weiß und rot, in allen Tönen walten. Der Väter Ruhm, der Väter Ehre und frommen deutschen Glauben. Wir lassen nun und nimmermehr uns dieses Kleinod rauben. Vaterland, Herr Deutschland, hoch in Ehren. Durch Kampf und Sieg, wir halten durch, kein Teufel soll's uns wehren. Heil dir, mein Vaterland, Herr Deutschland, hoch in Ehren. Durch Kampf und Sieg, wir halten durch, kein Teufel soll's uns wehren. Niemals wehren. Durch Kampf und Sieg, wir halten durch, der Teufel soll.